Und seid nicht wie diejenigen, die aus ihren Wohnstätten hinauszogen, in Übermut und aus Augendienerei vor den Menschen und die von Allahs Weg abhalten. Allah umfasst, was sie tun.